Wirt machte den Fernseher an. Coca-Cola, McDonald's, Mercedes-Benz. Werbeprogramm, Sportnachrichten, Börse, Amerikas Sieg. Und dann diese Bilder von diesem Krieg. Schüsse peitschten durch Felder, jede Patrone ne Mark. Krater gefüllt mit Dollar aus britischem Pfund, jeder Sarg. Schreiende Redner und Fronten, wer hat die bezahlt? Zerstörung in Blutfontänen, in der Trauer von Mutter und Kind, in der Verzweiflung der Amputierten, brachte uns der Wind. Das Gelächter der Weltbeherrscher, die Falschheit, die die Ohnmacht frisst. Denk an die Tränen dieser Kinder und du weißt, was zu tun ist.